1. Wiederum empfing ich ein Botschaft von Gott, die mich dazu auffordert, ein weitere Prophezeiung zu verkünden. 2. Gott befahl mir, mein Gesicht nach Süden zu richten und mein Wort gegen die Waldgebiet des Südlands zu schluden. 3. Ich sollte dem Wald des Südlands mitteilen, dass Gott ein unlöschbares Feuer entzünden wird, weil sowohl Grün als auch der Baum vernichtet und das gesamte Land versenkt. 4. Auf dies Weise wird die gesamte Menschheit erkennen, dass Gott selbst dieses Feuer in fact hat, das von niemandem gelöscht werden kann. 5. Daraufhin beklagt ich mich bei Gott, da die Menschen behaupteten, ich werd lediglich unverstandlich Gleichnis und Rätsel vortragen. 6. Kurz darauf erging das Wort Gottes ernüten mich mit einer klaren Anweisung für mein weiteres Handeln. 7. Ich werd angewiesen, mein Gesicht direkt gegen Jerusalem zu richten, gegen die Heiligtümer zu predigen und dem Land Israel das Kommende Unheil anzukündigen. 8. Gott erklärt dem Land Israel, das sein Schwert aus der Schade ziehen wird, im sowohl die Gerechten als auch die Gottlosen daraus zu entfernen. 9. Weil beabsichtigt, allmenschen one Unterscheid zu bestrafen, wird sein Schwert gegen die gesamte Bevölkerung vom Süden bis zum Norden gerichtet sein. 10. Der Dirt sollen allmenschen begreifen, dass Gott sein Schwert zur Vollstreckung Jesogen hat und es nicht ungenutzt zurückstecken wird. 11. Ich erhielt den Auftrag, wo den Augen des Volks laut und unter bitteren Schmerzen zu seufzen, mein tief erschüttering zu demonstrieren. 12. Wenn sie mich nach dem Grund fragen, soll ich antworten, dass ein Nachricht kommt, die Jeds Hörers versigen und allhand kraftlos werden last. 13. Wiederum sprach Gott zu mir und gab mir weitere Anweisungen bezüglich der bewusste Händen Arenis. 14. Ich sollte verkünden, dass ein Schwert bereitgestellt wird, welch bereits geschafft und für seinen Einsatz parliert ist. 15. Es wird geschafft, ein großes Schlachten anzurichten und parliert, damit es bedrohlich blitzt, warin das Volk falschlicherweise noch feiert. 16. Das Schwert wird vorbereitet, damit man es fest in die Hand nehmen kann, es schließlich dem Vollstrecker für das Gemetzel zu übergeben. 17. Gott forderte mich auf zu schreien und zu klagen, da dieses Schwert gegen sein Volk und führenden Persönlichkeiten Israels gerichtet ist. 18. Es findet ein hart Prüfungstat, und wenn das Volk die Warnungen weiterhin missachtet, wird es die unvermeidlichen Konsequenzen tragen müssen. 19. Ich sollte in die Hand klatschen und prophezeien, dass das morderische Schwert mehrfach zuschlagen wird, bis es allmenschen umzingelt hat. 20. Damit die Hasen vor Angst beben, wird das Blitzen Schwert in Allenstadttoren aufgestellt, die Saal der Opfer zu erhauen. 21. Das Schwert wird angewiesen, mit Wolle wucht nach rechts und links zu schlagen, ganz gleich, in Welsh Richtung sein Schneid weist. 22. Gott erklärt, das Orcher in die Hand klatschen wird, seinen Zorn zu beruhigen, nachdem sein Wort in die Tat umgesetzt hat. 23. Danach erhielt ich ein weitere Botschaft von Gott, die detailliert Anweisungen für ein symbolisch Handlung enthielt. 24. Ich sollte zwei Wege aufzeichnen, die der König von Babylon mit seinem Schwert einschlagen konnte, wo bei Wege im Selbenland beginnen. 25. Ein Weg sollte zur Hauptstadt der Ammoniter führen, warin der Ander direkt nach Jerusalem, der befestigten Stadt in Judah, weist. 26. Der König von Babylon steht bereit in der Wegebellung und nutzt versche den Oracle Soe vorzeichen, über sein nächste Strategie zu entscheiden. 27. Das Los fällt auf Jerusalem, weshalb den Befehl gibt, Belagerungsmasken in aufzustellen, den Kriegsruf zu erheben und die Stadtmauern anzugreifen. 28. Obwohl die Bewohner Jerusalems dies vorzeichen für bedeutungslos halten, wird Gott sie in ihr Schutz erinnern und sie der Gefangenschaft ausliefern. 29. Da ihr Sünden und ihr Untrun nun für Jeden sichtbar geworden sind. Wird Gott dafür sorgen, dass sie für ihr Taten zur Rechenschaft Jesogen werden. 30. Gott wante sich direkt in den Gottlosen Fürsten Israels, dessen Herrschaft nun endet, da der Tag seiner Entgültigen Bestrafung gekommen ist. 31. A Befahl, die Symbol der Macht Absolution, da die Bestehend Ordnung umgekehrt wird, das Niedrige wird erhöht und das Hohe wird erniedrigt. 32. Gott wird das Reich in Trümmer legen, bis der Genie erscheint, der den Rechtmassigen Anspruch auf die Herrschaft besitzt und dem er sie übertragen wird. 33. Ich sollte auch gegen die Ammoniter prophezeien, die Israel verspottet haben, und ihnen ankündigen, dass auch für sie ein geschafftes Schwert bereitstet. 34. Trotz ihrer falschen Visionen und lügnerischen Vorhersagen wird das Schwert sie treffen und sie zusammen mit den anderen Gottlosen vernichten. 35. Gott forderte sie auf, das Schwert wegzustecken, der sie und dem Ort richten wird, und dem sie erschaffen werden und ihren Ursprung haben. 36. A Word seinen Zorn über sie ausgießen und sie grausamen Menschen überlassen, die darauf spezialisiert sind, zerstoring und verderben zu verbreiten. 37. Sie werden vollständig vom Feuerverset werden, und die Gottes so beschlossen hat, wird man sich in Zukunft nicht mehr an sie erinnern.